Ich weiß ein Land, das ohne Schranken. Ich weiß ein Reich, worin sich ranken. Wohl tausend zärtliche Gedanken, wo meine Liebe Rosen fand. Das ist das Land, worin ich liebe. Das ist das Reich, das ich dir gebe. Auf dessen Thron ich dich nun hebe. Ist meines Herzens freier Stand. Du sollst der Kaiser meiner Seele sein. Du sollst den Purpurtrager ganz allein. Drin regieren du ziehst als Sieger Rin regie.